Was ist denn das Schlimmste, was Ihnen passiert ist? Das Schlimmste? Das ist eine Freiheitsberaubung, sagen wir es mal so. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, sowas. Und dass das nach Drittem Reich aussah. Ich bin überrumpelt worden. Also ich habe gedacht, ich bin jetzt irgendwo im Dritten Reich. So habe ich mir das vorgestellt. Also kam so ein ganzer Trupp an und ich war gerade unter der Dusche und aber ich will da nicht in so in die. Ja, ich war unter der Dusche, wollte gerade verreisen, wegfahren und dann wurde gesagt, hier ist die Polizei und aufmachen sofort, sonst brechen wir die Tür auf. Und dann habe ich gesagt, 5 Minuten bin ich fertig. Ich war ja noch gar nicht angezogen. Nö, also ich hab einen Schreck gekriegt. Ich habe keine ohne Vorwarnung irgendwas. Und dann bin ich dahin, habe meinen Bademantel angezogen und dann schon hatten die Tür aufgebrochen und gaben mir den Schlüssel in die Hand, den neuen, ne? Und dann kam der ganze Trupp rein und zwei Polizisten stürzten von einem Zimmer ins andere und suchten die Zimmer durch. So war das. Und dann los, sie kommen jetzt mit. So, es wurde nicht gesagt, warum, wieso, gar nichts. Und da war doch hier irgendwie noch jemand gesessen, irgendein Psychologe oder was. Und die sagt ja aus dem Grunde, ich sag, warum, ne? Gar nichts, keine Antwort, nichts, gar nichts. Ganz. Polizisten zogen sich zurück und schon, so, sie müssen jetzt raus. Und dann wurde ich vor die Tür bugsiert. Da stand der vom Ortsamt, der Mann, und der hatte, der wartete. Und ich sagte, Moment, meine Katze, was ist da mit los? Ja, die kommen jetzt sofort ins Tierheim. Dann wussten die gar nicht mehr, dass ich, wie viele Katzen ich hatte. Die eine hätten sie dann da gelassen, wenn ich mich nicht drum gekümmert hätte. Ja, und dann habe ich gesagt, ich bestehe darauf, dass ich meine Katzen selber damit hinbringe. Nein. Komm jetzt sofort mit, so zack. Und dann habe ich gedacht, ehe ich jetzt groß randaliere oder weiß ich was mache, was mir auch nachher dann gesagt wurde, ich hätte das gemacht. Ich habe das nie gemacht. Ich bin kein Mensch, der sowas macht. Ich bin ein Mensch, der sehr vernünftig ist normalerweise und der sich ganz vernünftig unterhalten kann und auch von meinem Beruf her muss ich das sagen. Ne? Und naja, und dann kam ich dahin. Und dann am gleichen Tag kam eine Richterin und dann fragte ich nochmal, warum. Ja, wegen der Gefahr, dass ich mir selber was antun würde oder anderen. Also, dann sage ich, woher kommt das? Wer hat das veranlasst? Das Umfeld, wurde gesagt. Und das weiß ich bis heute nur noch. Das ist es. Tja. Das ist es. Und dann habe ich überlegt, ich habe mir meinen Computer kommen lassen. Ich habe mir meine Post, die quoll über. Alles ist runtergefallen da. Keiner kümmerte sich um meine Post. Kein einziger. Dann hatte ich einen Freund aus Hamburg, der mich da wenigstens da unterstützte und die Post holte und mir den Computer hinbrachte. So, und dann habe ich da nur mit dem Computer da zu tun gehabt und habe da die Leute da, die Pfleger damit einbezogen, habe gesagt, können Sie mir da mal helfen, so haben die auch gemacht. Und die sagen ja, dass ich da nun nicht so eine Gefahr für mich oder andere war. Morgens, wenn ein Antritt war, die Tabletten zu geben, dann war ich da vorne auch und da wurde gesagt, ja, hier bitte Ihre Tablette. Ich sage, nein, die nehme ich nicht, ich brauche keine. Und dann sagte ich, ja, gucken Sie mich mal an, habe ich irgendwo hier am Körper mich verletzt irgendwo oder habe ich Sie eben gerade angefallen? Und dann sagte der Pfleger, nein, haben Sie nicht. Und dann sage ich, ja, sehen Sie. Und aus dem Grunde nehme ich keine Tabletten. So, zack. Und das habe ich jeden Tag gemacht, dieses Schauspiel, jeden Tag. Und ja, und dann irgendwann gab mir noch jemand einen Tipp und sagte, Mensch, ich dachte, was mache ich denn? Ich muss doch hier mal irgendwie raus. Ne? Das waren circa 11 Tage, die ich da drin war. Und dann hatte ich einen Widerspruch gestellt. Es wurde abgeschmettert vom Amtsgericht und dann ging es zum Landgericht. Und das Landgericht hat am gleichen Tag sofort veranlasst, dass ich raus konnte. Ich musste sofort raus. Also die haben geschrieben, sonst ist Freiheitsberaubung und ich sollte ganz schnell raus, meine Sachen packen und raus. Ja, das ist meine Story. Sie wissen gar nicht, wer Sie angeschwärzt hat. Doch, natürlich. Ich ahne das natürlich. Ich habe hier nicht gewohnt in der Ecke. Ich bin von woanders hergezogen und habe an dem Tag, es war ganz merkwürdig, ich habe Die erste Zeit, das war ein alter Mann, so ungefähr 73 war der, jetzt ist er 76, bei dem ich eingezogen bin in das Haus. Das ist aber nicht sein Haus gewesen, der wohnte oben, das ist ein Obermieter gewesen. Und der hat in dem Haus gewohnt von seinem Vermieter eben halt, bei dem er früher auch gearbeitet hat. So, also eine Fabrik, Kiesfabrik oder sowas war das. So, und das wusste ich ja alles nicht. Und der kam dann an und ja, hat sich vorgestellt. Und ja, er würde da oben wohnen und der hätte jetzt gerade seinen Führerschein abgegeben. Ich könnte die Garage benutzen. Und dann stellte sich raus, dass er eine Freundin hat in meinem Alter. 16 oder 17 Jahre, glaube ich, jünger als er. Und die machte mir schon einen komischen Eindruck, ganz merkwürdig. Die krallte ihn immer und guckte mich immer ganz eifersüchtig an. Ich weiß auch nicht warum. Ich wusste nicht warum. Also vor mir brauchst du keine Angst zu haben, habe ich mir gedacht, so, ich werde dir deinen Typ da nicht wegschnappen, ne? Um Gottes Willen. Nein. Und dann habe ich, eines Nachts aufgewacht und ich denke, was ist nun los? Ich lag im Bett und dachte, ich werde gerankt. So ein Gefühl war das. Also über den ganzen Körper ging plötzlich wie Strahlen irgend sowas, wie Röntgenstrahlen. Und dann denke ich, pass mal auf, was ist hier los, ne? Und dann, das ging über den ganzen Körper und dann kam plötzlich punktuell auf bestimmte Teile des Körpers auch, wurde das dann auch gegeben. Und ich dachte, was ist nun mit dir? Bist du jetzt kein Plan, was ist los? Ja, und dann habe ich den nächsten Tag das wieder erlebt. Und dann hörte ich plötzlich so eine ganz komische Computerstimme oder sowas ähnliches. Ja, wir bestrahlen dich. Und das ist ein Netzwerk, wurde gesagt, und das sind elektromagnetische Strahlen. So. Und ich konnte gar nichts damit anfangen. Ich habe ja natürlich ein Brockhaus genommen und habe reingeguckt, habe gesagt, was ist nun? Guckst du dir das mal an, elektromagnetische Strahlen und so weiter. Ich habe, ich habe da, mein Vater war Ingenieur, der kannte sich gut aus. Von dem habe ich so ein bisschen auch was mitbekommen von solchen Sachen. Und habe ich mich da reingekniet und habe im Internet recherchiert und siehe da, ich habe gesehen, dass da was war und habe diesen Verein Missbrauch gegen, ne, so gesehen. Dann habe ich in Berlin angerufen, bei dem Lotz, wie heißt der, Vornamen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und der gab mir dann von einer Frau hier, die hier auch ist, die Telefonnummer, die habe ich dann angerufen und dann hat sie das auch bestätigt und er natürlich auch. Und dann habe ich gesagt, ah, das ist wieder fertig. Wie kann sowas sein? Wie kann es sein? Warum gerade ich? So, und dann ging das immer weiter. Und das war im November und das fing ja an, der Typ da oben mit Weihnachtsliedern. Hm? Dann nur Weihnachtslieder. Überall hörte ich Weihnachtslieder. Und dann auch ein feste Burg ist unser Gott und solche Sachen. Und dann die internationale. Und dann jiddische Lieder plötzlich ganz viel. Ne? So Tanzlieder und weiß ich was, die beiden dann mit Computerstimme irgendwo sangen. So, ich setze mich an meinen PC, der war dann plötzlich fast kaputt. Irgendwann schmorte er, war ganz kaputt. Ein Freund, ein Techniker kam vorher noch an und sagte nichts. Der hatte das ähnlich erlebt wie ich, genauso. Also der ist auch attackiert worden, wusste Bescheid. Und er hat sich meinen Computer vorgenommen und hat, naja, so abgewehrt offensichtlich. Ich merkte, da wird manipuliert. Das merkte ich. So, und dann, naja. Und seitdem ist das so. Das war einfach, der Typ da hat auch einen ganz außergewöhnlichen Namen. Er heißt Puff. und seine Freundin heißt Lieder. Also wie die Lieder, aber ich sage immer Liederlich. So. Und die beiden, die haben dann, sie hat dann das andere erledigt. Sie hat dann mich schlecht gemacht vor den Nachbarn immer. Sie hat also das drüben auf der anderen Seite, das muss man sich als Stasi-Siedlung vorstellen, rechts und links vier Häuser und es geht in der Mitte zum Wald, ja. Und auf der einen Seite ist ein Turm, wie heißen sie, so ein Satellitenturm, ja. Guter Empfang, ne, also für die Leute, die Atomkraftgegner, die hier in der Ecke sind, wenn hier dann der Atommüll hier transportiert wird, ne? Das ist ganz nah hier. Ja, und da habe ich gewohnt. Und das war nicht mal ein Geschäft. Also wenn ich dann die größere Stadt fuhr, das waren vielleicht 7 Minuten, aber ich war nicht mobil, ne? Das ist das Schlimme gewesen. Und ich bin nur geflüchtet, ich bin nur weg, ne? Schreckliche Leute, und die haben mich dann schlecht gemacht. Sie ist dann von einem Haus zum anderen gezogen, hat immer über mich schlecht geredet, hat also ganz, ganz schlimme Sachen über mich anscheinend erzählt. Die Leute gucken mich an, als sei ich weiß ich was. Ich habe nie nachgefragt. Ich habe nur am Anfang wurde ich gewarnt von einer alten Frau, die sagte, passen Sie bei denen auf hier. Die versuchen sie immer herauszufinden, Informationen über sie. Das machen die bei allen, sagten sie. Naja, ich habe zwar gewarnt und mehr habe ich nicht gesagt. Ich habe immer mit allen Leuten versucht, freundlich zu sein, aber ich habe ganz wenig Kontakt gehabt zu denen. Und ich denke, ich habe schon nachher festgestellt, dass die Leute, ja, dass sie einfach, das war so eine verschworene Gemeinschaft eigentlich, die schon jahrelang da wohnten. Der Mann, der Mieter oben, der war auch merkwürdig, indem er dann anfing, ja, ich habe hier mit meiner alten Mutter gewohnt, jahrelang, und ja, und es war ja auch nicht gerade leicht, dann eine Frau kennenzulernen und so, und fing er an zu heulen, und ich dachte, naja, ich kenne den doch gar nicht, und der fängt an zu heulen, was ist denn da los, ne? Dann kam die Frau dann immer wieder, und die hatte, da war ich wohl ein Dorn im Auge für die. Jedenfalls hat sie die Nachbarn sehr gegen mich eingenommen, und eines Tages wollte ich meine Post holen, da standen die draußen alle, und da sagte der junge Mann dann auf der anderen Seite, Sie müssen hier weg, Sie bringen hier Unruhe rein. Und ich habe dann, das ist ganz schlimm hier mit Ihnen und so. Und ich habe dann gesagt, na, ich glaube, wir sind hier im Dritten Reich, ne? So, und dann bin ich reingegangen, habe die Tür zugemacht, und dann war es das. Ich habe auch schon dann zu dem Freund aus Hamburg gesagt, ich habe gesagt, also ich werde hier nicht alt, ich werde hier bestimmt weg. Und er meinte auch, weg, ne? Und nach einem Jahr bin ich dann weggezogen, und seitdem bin ich, also werde ich immer wieder attackiert, aber nicht so stark, weil die ja über mir waren. Und sie hatten es natürlich leichter mit denen. Habe ich auch gesehen, dass Apparaturen auf dem Flur hin und her geschoben wurden. Die wurden in den Keller gebracht, wenn da irgendwie Besuch war bei ihnen oben oder bei mir. Ja, so sah das aus. Ja. Dann musste ich die Transportkosten bezahlen, also von der Polizei, dass sie angerückt war. Am Anfang hatte ich noch gesagt, habe ich noch den Vermieter angerufen, also nicht den Vermieter, aber diese Gesellschaft, die Verwaltung angerufen und gefragt, was kann ich denn da machen? Der Mann, der singt andauernd irgendwelche Lieder, der singt Weihnachtslieder, was ist denn da? Und dabei war das eigentlich der Computer, es war aus dem Computer raus, das war nicht echt, ne? Und das habe ich ja nicht herausgefunden, ich wusste da gar nicht warum, ne? Ich dachte, das ist so hellhörig, aber es lag nicht daran. Und dann sagten die mir, ja, rufen Sie doch immer die Polizei. Wenn der da anfängt zu singen, dann rufen Sie die Polizei. Ja, und dann haben sie so getan, als würden sie streiten oben, einen Riesenstreit. Und dann war es so, als würde er sie schlagen. Und dann habe ich, weil ich sowas Gewalt überhaupt nicht vertragen kann, ich mag das überhaupt nicht bei anderen und auch bei mir nicht, da habe ich dann gesagt, also jetzt ist aber Schluss, aus, ne? So, und ich rufe jetzt die Polizei und habe die Polizei gerufen, und dann ist er runtergegangen. Als die Polizei kam, das erste Mal ist er gar nicht runter, aber das zweite Mal dann. Und dann hat er so getan, als wäre ich ja so ganz, ganz behindert. Er hätte angeblich einen Schlaganfall gehabt, ne? So, das hat er mir auch erzählt. Aber draußen im Garten ist er rumgegangen wie der junge Gott, und drinnen ist er dann, wenn Besuch war, dann ja halbseitig gelähmt, angeblich stimmte ja alles nicht. Aber er ist dann ganz langsam die Treppe runter, theatralisch runtergegangen, und die Polizei sagte dann, eine Polizist sagte mir dann, ja, sagen Sie mal, der Mann ist doch so krank, der kann doch gar nicht Ihnen schaden. So, ne? Und schon war die Chose gelaufen, ne? Sie waren also auf ihre Seite gezogen, die Polizei. Und naja, und dann hatte ich, sagten die, ich sollte den Einsatz bezahlen. So, Also nächstes Mal würden sie nicht mehr kommen. Ja, dann war das, dann hatte ich also auch keine Vertrauen mehr zu denen. So, und dann habe ich sie auch nicht mehr gerufen. Und ja, und dann hieß es ja, nehmen Sie sich einen Detektiv und dann, der wird Ihnen wohl weiterhelfen. Ja, das sagte die Polizei mir sogar. Dann habe ich mir natürlich aus dem Telefonbuch einen Detektiv rausgesucht. Da kam auch der Detektiv und der hat dann, ja, er hat dann zwischen meine Pflanzen dann irgendwelche Mikrofone und Kameras angeblich hier getan. Aber das lief gar nichts. Vor eine Woche hat er das gemacht und dann hat er das abgebaut nach einer Woche. Tja, und dann? Dann sagte er, ja, ich will das Geld haben, 1700 Euro, glaube ich, wollte er. Und er hat aber nichts gemacht. Und ich hatte ihn vorher gefragt, ob er denn da spezialisiert sei auf sowas, mit Hightech-Strahlen oder sowas oder Mikrowellen oder sowas. Hat er gar keine Ahnung gehabt, aber er sagte, ja, ja, Industriespionage und weiß ich, was er da sagte. Ja, und dann wollte er Geld haben und hat mich genötigt, dann an der Bushaltestelle, dann sollte ich rein ins Auto, wir fahren jetzt zur Polizei, und ich sagte, nein, warum? Sie müssen erstmal Ihre Leistung bringen. Was haben Sie denn da auf diesem Band gesehen? Das müssen wir doch mal gemeinsam auswerten, ne? Ja. Und dann hat er das aber nicht gemacht. Hat versucht, den Freund in Hamburg nochmal um Geld zu bitten, dass der da irgendwo einfach war nichts. Und seitdem hat er mich dann auch in Ruhe gelassen. Ne? Das war ein Scharlatan. Von dem habe ich auch schon anderes gehört bei einer Frau, die auch Betroffene ist. Die hat den sich auch leider engagiert und der hat auch nichts machen können. Und dem hat sie das Geld dann gegeben. Also ich bin froh, dass ich ihm nicht einen Pfennig gegeben habe. Ne? Ja, und der hat das natürlich ausgenutzt und dann sagt er, ja, ich bin auch hochgegangen zu den Nachbarn, das sind doch ganz nette Leute, was haben sie denn? Also ich glaube, das liegt an ihnen, so, ne? Und dann, ja, und dann kam diese ganze Sache mit, was da passierte, ne? Dass sie dann plötzlich, ich wollte wegfahren und da ganz, ganz plötzlich an der Tür da ein Lärm und dann wollten die da rein und im Nachhinein haben sie es deklariert als Hausdurchsuchung, haben sie noch geschrieben. Und mir haben sie aber nichts davor, weder eine Ankündigung noch einen Zettel in die Hand gegeben, gar nichts. Also das sind also ganz kriminelle Methoden gewesen. Wo der angeblich der Ortsleiter, also Ortsamtleiter, da Ordnungsamtleiter, mitgemischt hat, ne? Also und ich versuche heute, die Unterlagen von der Psychiatrie habe ich bekommen, ne? Da stehen aber Unwahrheiten drin und dann habe ich versucht vom Landkreis nochmal das zu bekommen. Die Unterlagen haben sie mir nicht gegeben, bisher noch nicht. Und von der Polizei, die haben mir eine Rechnung geschickt über, ich glaube, 250 Euro ungefähr waren das. Ja, die soll ich dann bezahlen. Habe ich bisher noch nicht bezahlt und ein guter Freund sagte zu mir, der auch mit Anwälten zu tun hat viel, der sagte, einfach mal fragen, ja, warum denn die Rechnung? Da müssen sie ja sagen, warum und wer mich denn da angeschwärzt hat oder wer mich da reingebracht hat. Das weiß ich bis heute nicht. Ich kann nur vermuten, dass er natürlich der Mieter da von oben das gewesen ist, ne? Gibt es denn irgendwelche Gutachten über Sie, wo drin steht, Sie hätten irgendeine Krankheit? Nein, nein, habe ich nicht. Ich habe keine Krankheit. Ich habe früher selber als Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin in der Psychiatrie ein Praktikum gemacht im Rahmen einer Suchtausbildung. Ja, da weiß ich also, was da los ist. Und ich habe ja, als ich da war, habe ich mich mit den Patienten auch beschäftigt. Ich habe auch mit denen Gespräche geführt. Ich kannte das ja, so, habe mit den Schwestern Gespräche geführt. Und als ich reinkam, da sagte mir einer von den Betroffenen, also von den Patienten, Sie sind doch die Richterin, ne? Und da sage ich, nein. Ach, die sind doch, oder sind Sie Schwester hier, oder was sind Sie? So, und dann sage ich, nein, ich bin hier auch Patientin, ne? Nein, das kann nicht sein, sagt er. Und das haben die anderen dann auch gesagt. Und ich habe mich amüsiert drüber, muss ich sagen, habe dann wie ein, zwei Leute gefunden, die auch ähnlich Probleme hatten wie ich, wo ich merkte, die sind ganz anders drauf. Und ich habe gesagt, halt still, sei ganz ruhig und randalier nicht, mach nichts, so, warum sollte ich auch, ne? Es wird sich alles klären, so, aber es hat sich bis heute nichts geklärt. So sieht das aus. Ja. Also das sind, und das passiert hier in Deutschland, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, wir haben wirklich eine Demokratie. Wir sind also, ich habe verschiedene Politiker angesprochen, also von unserer Gruppe aus auch und einen Bürgermeister unter anderem, den habe ich angesprochen, habe gesagt, ich habe den Eindruck, dass hier keine Demokratie mehr herrscht in Deutschland. Und war höflich zu ihm und so weiter, habe ihn gefragt, ob er das Buch kennt, Die verblödete Republik, ob er das gelesen hat. Ja, hat er gelesen. Sag ja, also sehen Sie, dann das entspricht dem, was ich denke hier über Deutschland. Und ja, und da ich sehr viel Literatur auch lese, von Begitsch auch sehr viele Bücher, ich lese sie immer wieder. Ich könnte eigentlich jetzt einen Vortrag halten darüber. Ich habe mich also sehr da reingekniet in diese ganze Materie. Ich war früher auch Dozentin und da habe ich keine Probleme mit, da irgendwie Öffentlichkeitsarbeit zu machen darüber. So sieht das halt aus. Nur wie? Von der anderen Seite wird es immer totgeschwiegen und wird gesagt, nö, das kennen wir ja gar nicht. Was ist denn das, ne? Und so sieht es halt aus. Ja, drei von meinen Katzen sind inzwischen tot, ne? Aufgrund der Strahlen, weil sie attackiert wurden. Ja, so sieht es aus. Und ich habe da versucht, die also auch mit Tierärzten drüber zu sprechen und auch die aufzuklären. Ich habe ständig Materialien dabei, die ich auch denen gebe, wenn sie sie haben wollen. Natürlich dränge mich nicht auf. Und ja, so sieht es halt aus. Sie hatten eben gesagt, in den psychiatrischen Unterlagen ständen Unwahrheiten drin. Ja, da stehen wirklich Unwahrheiten drin. Da steht drin, also, ach, was steht da drin alles? Da sind, also, es steht drin, dass ich immer einen guten Schlaf hatte. Das stimmt auch. Ich habe immer, ich schlaf gut, ich bin nie unruhig oder so. Und dann stand, was stand da noch drin? Da stand noch eine Sache drin, mit der ich mich gar nicht identifiziere. Es sind also mehrere Sachen, die ich jetzt gar nicht zusammenkriege, weil es einfach, es waren mehrere, die eigentlich falsch interpretiert wurden auch, ne? Also ich würde, ja, wie stand das drin? Ich habe, wenn ich so in den Flur gegangen bin, sondern ich habe mich immer geduscht, ich habe mich frisch gemacht, ich habe mich geschminkt, ich habe alles, wie ich das zu Hause mache, ne? So, und ich denke, da habe ich nie irgendwo unter so Verwahrlosungssymptomen gelitten, glaube ich, wie das immer da in solchen Abteilungen dann doch öfter mal der Fall ist, ne? So, das fiel wahrscheinlich schon mal auf, ne? Und das Zweite war, dass, also, dass ich diese Tabletten dann eben halt, dass ich die abgelehnt habe. Da wurde dann auch mal gesagt, als ich fragte, wozu sind sie eigentlich? Und dann sagte mir doch tatsächlich eine Schwester, ja, zur, die seien da zur Klärung. Zur Klärung. Und sage ich, was für eine Klärung? Da wurde nichts mehr gesagt. Also zur Klärung. Also diese Tabletten würden also dann wahrscheinlich klären. Und dann hatte eine Frau die mal genommen, bei mir irgendwo im Zimmer. Und die fing plötzlich an, huch, was ist denn los? Ich lall ja richtig, ganz komisch, was ist denn das? Sagte sie. Und fing da an und konnte gar nicht mehr reden richtig. Tja, so war das. Und bei einigen Leuten hatte ich wirklich den Eindruck, dass sie auch gar nicht dahin gehörten, ne? Dass sie nur unter Drogen oder mit Tabletten gesetzt werden. Ne? So ist es eben halt. Und dass sie dann einige Tage verschwanden und dann nach ein paar Tagen kamen sie dann wieder. Ja, so war das. Ich bin ja nun, habe es geschafft, daraus zu bugsiert zu sein. Ich durfte kein bisschen raus, kein bisschen. Andere durften einkaufen gehen, ja, ne? Und aber ich nicht. Und ich habe immer wieder gedacht, damn, die müssen ja heftige Sachen über dich verbreitet haben. Die müssen ja ganz was Heftiges für uns verbreitet haben. Und dann habe ich so überlegt, es müssten ja auch Angehörige dabei gewesen sein, die dann irgendwo das befürworten. Normalerweise müsste man ja die nächsten Angehörigen fragen, ne? Und ich habe es gemacht und es wurde gesagt, nein, ich habe nichts gesagt, gar nichts, dass du da drin bleiben sollst oder weiß ich was. So sieht es aus. Ja, also ein Puzzle, ne? Das noch gar nicht so zusammengelegt wurde, richtig, ne? Nach einem Jahr. Das ist schon, nee, Moment, 2011 war das, ja? 2011, doch etwas mehr als ein Jahr. so sieht es aus und das ist eben die Story und das passt ganz gut zu anderen Sachen rein. Ich habe also hier auch in der Stadt war ein großer, das war in der Zeitung groß aufgemacht, da war eine Familie mit 4 Kindern und sie haben 2 Hunde gehabt, einen Kampfhund und einen kleinen Hund und da stand in der Zeitung ganz groß, da kam die Polizei, also diese Spezialeinheit kam da, die da so vermummt da durch die Gegend, SEK oder so, die kam um 3 Uhr morgens rein und die Eltern lagen noch im Bett und die Kinder auch natürlich und waren schwer bewaffnet und die Leute sollten aufstehen und als sie dann den Kampfhund sahen, haben sie den sofort erschossen, der hat gar nichts gemacht. Sie haben ins Badezimmer reingeschossen und haben den kleinen Hund, der da im Badezimmer war, angeschossen. Der musste nachher dann notoperiert werden, ist dann auch gestorben. Und es waren 4 kleine Kinder da. Und die hätten eigentlich auch Schaden erleiden können. So, und dann wurde gesagt, es hat der Vater dann, also der Zeitung gesagt, also diese Information gegeben. Und das war groß aufgemacht, ne? Ja, und dann kam irgendwann ein kleiner Artikel, ja, das sei wohl so gewesen, dass Verdacht auf Waffen in der Wohnung gewesen sein. Glaube ich nicht. Naja. Haben Sie da Kontakt zu diesen Leuten? Bitte? Nochmal? Haben Sie Kontakt zu den Leuten? Nein, habe ich nicht. Den Zeitungsartikel? Ja, habe ich, die kann ich Ihnen geben, ja. Also solche Sachen, die mehren sich, ne, hier in Deutschland und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also es ist, und ich denke, das ist schon so Usus, dass wahrscheinlich, wenn der Nachbar den anderen nicht mag oder so, dass er sich dann auch seine Mikrowelle umbaut mal eben und das ist schon so ein kleiner, sagen wir mal, ein Bürgerkrieg geworden, kleiner, ohne dass die Leute wissen, dass es einer ist. Ne? Also es ist merkwürdig. Ich habe immer noch meinen Humor dabei. Ne? Und ach ja, das kam auch noch hinzu, mit der, wo sie fragten, was da in der Akte stand. Da haben sie dann das ausgeschlachtet. Ich bin jemand, der sehr humorvoll eigentlich ist. Ich nehme alles so nicht so, erstmal so ein bisschen humorvoll sehen und dann weitergehen. Und wenn ich da rumging, als ich da in der Klinik da war, dann schmunzel ich manchmal. So, wenn da jemand irgendwo da, der eine war zum Beispiel, der, wenn er mich sah, der sagte Maria und betet mich an. Ich dachte, na gut, ich bin aber nicht Maria, nein. Ne? So. Und dann schmunzel ich oder hab so ein bisschen geschmunzelt, vor mich hingeschmunzelt. Und das wurde mir dann in dem Bericht geschrieben, ja, sie würde ab und zu mal lächelnd durch die Gegend gehen. Das ist natürlich was ganz Schlimmes, wenn man lächelt, ne? Also ich denke mal, das, ne? So, also das stand auch noch da drin. Und es waren noch 2, 3 Sachen, die ich da gestrichen hatte. Also Nonsens, ne? Also, und dann hatte die Ärztin mir noch, Diagnose war ja, da habe ich dann endlich mal herauskriegen können, was sie dann meinten, was für eine Diagnose das sei. Also zu einer Psychose natürlich, eine Schizophrenie. Ne? So. Und stand das irgendwo, dass sie das hätten? Eine Schizophrenie? Ja. Das ist einfach, wenn man es. Steht das irgendwo? Ist das eigentlich ein Verhalten, das. Ich möchte auch wissen, ob das da irgendwo drin steht. Ja, nee, drin steht, einmal steht es, glaube ich, drin, ja. Und ich habe die Ärztin gefragt, dann sagt sie, ja, das ist doch ganz eindeutig, doch, das ist ganz. Ich sage, nein, wissen Sie, ich habe da mal gearbeitet in der Klinik. Ich wüsste nicht, ich bin auch nie aufgefallen, ich bin auch nirgendwo beim Arzt gewesen oder so. Sagt sie, oh, na, ich gebe Ihnen mal eine Broschüre. Die lesen Sie sich mal durch, da werden Sie sich auf jeden Fall wiederfinden. So, ich hatte die Broschüre mir irgendwo auf den Tisch da gelegt und dann kam sie am nächsten Tag gleich aufgeregt und fragte, haben Sie die denn gelesen? Ich sagte, nein, habe ich noch nicht. Die Zeit hatte ich noch nicht. Und dann habe ich sie irgendwann mal angelesen und dachte ich, nein, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. So, und das soll eine ausgebildete Ärztin sein, habe ich mir gedacht. Was ist denn da los, ne? Also man müsste eigentlich in Frage stellen, alle Leute, die mit psychischen Erkrankungen zu tun haben, die müssen alle mal überprüft werden, habe ich den Eindruck, ne? also wo die stehen. Also ich bin eigentlich eine, die damals noch den Otto Dörner, ich weiß nicht, Otto hieß er, glaube ich, also Irren ist menschlich, das Buch hat er ja geschrieben. Und Italien hatte ja die besten Voraussetzungen in den ganzen Kliniken. Und so eine bin ich eigentlich, die noch so sagt, also da muss dann ein Arzt nicht mit dem Kittel rumlaufen oder so. Und dann stoße ich auf so etwas. Ich habe eine ganz fantastische Ausbildung gehabt, eine suchttherapeutische Ausbildung in der Klinik bei einem ganz fantastischen Oberarzt. Und der hatte so viel Wissen, kann ich gar nicht sagen, ne? Und dann so eine Ärztin, die mir so platt einfach was in die Hand drückt und sagt, ja, da werden sie sich wiederfinden. Und das und diese Klinik hier, die ist ja auch bekannt dafür, dass sie als eine Landesklinik, die im Dritten Reich sehr viele Untersuchungen gemacht hat. Das ist jetzt gerade der Jahrestag gewesen. Da sind hier welche sehr aktiv, auch hier bei uns. Antifa-Leute sind hier sehr aktiv und die versuchen immer wieder, das auf den Punkt zu bringen, dass die Leute das nicht vergessen, was hier war. Und dann wird gesagt von Praktikanten, was ich so gehört, ja, das ist eine der besten Kliniken Europas hier. Das glaube ich nicht. Ich glaube es einfach nicht. Wenn so eine Ärztin da rumgehen kann und sowas behaupten kann. Nein, also ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Ich habe ein Leben lang vom Job her, vom Beruf her immer Supervision gemacht, ne? Und ich bin selbstkritisch. Ich weiß, wenn ich krank bin, dann gehe ich dann irgendwo dahin und suche mir Hilfe, ne? Wenn mir jemand sowas sagt, also da bin ich ja platt. Bin ich wirklich platt. Und das geht selbst in die ja, selbst in die Familie rein, wenn die Leute dann sagen, ja, dann hast du zu viel gearbeitet wahrscheinlich, du Arme, ne? So. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Aber ich bin platt. Ich bin einfach platt, wie man umgeht mit Menschen. Und das müssten doch eigentlich Leute sein, die ihren Doktor gemacht haben. Das müssten Leute sein, die irgendwo Ahnung haben von dem, was sie da sagen, ne? Ich glaube, die wissen oder glauben selber nicht daran, was sie da sagen. Also ich wollte ein Gutachten machen lassen. Meinen Sie, dass da jemand sagt, aufgrund dessen, was ich jetzt hier erzählt habe, da hat sich keiner herangetraut. Kein einziger. Kein einziger. Ich habe zwei Leute, ja, da bin ich hingegangen in die Praxis, habe gesagt, ich möchte ein Gutachten haben, ob ich okay bin. So. Und dann, die haben sich nicht getraut. Nein, ich mache grundsätzlich keine. Und der ganze Tisch war voller Stapel mit Gutachten. So, ja, so sieht es aus. Es wird ganz viel unter den Teppich gekehrt hier. Und an solche Sachen traut man sich schon gar nicht dran. Weil es nicht stimmt. Es wird so viel untergeschoben, es wird so viel untergejubelt. Man versucht die Leute erstmal zu psychiatrisieren und dann versucht man sie zu kriminalisieren. Ja, indem man sie ihnen das Geld entzieht. Mir wurde das Geld auch entzogen. Also ich habe Arbeit gesucht und aufgrund dessen, dass diese Geschichte hat mich da rausgebracht auch, dass ich irgendwo ganz gezielt hätte suchen können. In meinem Job findet man in jedem Alter eigentlich noch was. Ne? So und das gibt man mir keine Entschädigung dafür. Ich möchte einfach eine Rehabilitation dessen haben. Und ich weiß einfach durch Fernsehberichte, dass man Leute, die im Strafvollzug waren, jahrelang, die gar nicht da hineingehörten, die unschuldig waren und im Gefängnis gesessen haben, im Knast saßen, da habe ich auch sehr viel gearbeitet mit solchen Leuten früher, in der Resozialisierung. Ich habe viel für den Staat hier gemacht, aber es kommt nichts zurück, ne? Und dass Leute, die in der ohne dass sie was angestellt hatten, im Knast gelandet sind, dass die einfach nicht rehabilitiert werden. Die können also jahrelang da gesessen haben, vielleicht 10 Jahre oder so, ohne dass sie da was gemacht haben. Die werden nicht von der Gesellschaft richtig rehabilitiert. Oder Leute eben auch, die in der Psychiatrie waren, ohne dass sie da was gemacht hätten oder was hätten, eine Krankheit, die da drin saßen, die werden auch nicht rehabilitiert bei uns. So. Und das ist das, was ich eigentlich fordere, ne? Das sind so Sachen, das sind für mich selbstverständlich, dass sich entschuldigt wird, dass gesagt, wir haben einen Fehler begangen. So, das muss man überall machen, ne? Eigentlich. dass man sagte, wir werden sie entschädigen, ne, dafür, dass sie da so einen Schreck erlebt haben. Ich habe also wirklich Probleme, wenn hier Leute reinkommen in meine Wohnung, dass ich dann zunächst mal, wenn es klingelt, dass ich dann erstmal zusammenzucke und dann sage ich, oh, ne, so erstmal an diesen Trupp da denke. Das ist aber ganz normal, ne? Das ist ganz normal, finde ich. Ne? Und so sieht's halt aus. Ja. Jetzt habe ich in der Säule vom Telefon doch, was ich gar nicht wollte. Ja, hat doch gepasst. Ja, gut. Jetzt ist es draußen und dann machen Sie, was Sie wollen damit. Nein, nein, aber ich wüsste schon gern oder würde es gerne auch lesen, wenn Sie da was drüber schreiben, bevor Sie es veröffentlichen. Ja, ich würde es so veröffentlichen, wie Sie es erzählt haben. Ja, ja. Ist ja aufgezeichnet worden. Ich weiß, habe ich mir gedacht. Können Sie auch. Ich denke, jedes bisschen ist wichtig dabei, dass man das aufzeichnet und dass man auch weiter. Ja, ich habe noch keinen Fall gehabt, wo jemand mir am Telefon was erzählt hat, wo man so eine psychiatrische Einweisung irgendwie rechtfertigen würde. Einem Fall war ich mir unsicher, da hatte ein junger Mann laut dem Elternbericht ein kriminelles Leben geführt mit Morddrohungen, Erpressungen und anderen Dingen. Der kann ja auch in die Forensik. Aber die psychiatrischen Gutachten handeln eigentlich nie von der Realität. Psychiatrisches Gutachten. Es sind selten Leute. Ich habe einen fantastischen Menschen gehabt, der mich angeleitet hatte damals. Also sowas, der ist leider schon verstorben, ziemlich früh verstorben, leider. Und dieser Mensch, der hat, da habe ich viel, viel gelernt von dem. Unwahrscheinlich viel. Und ich muss sagen, das möchte ich nicht missen, die Zeit. Also der hat sich sehr viel Zeit für die Patienten genommen. Der ist auch mal so über den Flur gegangen, hat die in den Arm genommen und dann ganzen Gang entlang und einfach, das braucht jeder Mensch einfach mal. Einfach so Zuneigung, ne? Dass er wer ist einfach, ne? Und das ist eigentlich auch so meine, immer wie ich arbeite, dass man dieses Menschliche nicht vergisst. Das ist ganz, ganz wichtig. So habe ich immer gearbeitet und werde auch, wenn ich weiterhin so arbeite, immer wieder diese Richtung einschlagen. Das kenne ich einfach so, ne? Und ob das ein Bildungsbereich ist oder weiß ich wie, wo ich gearbeitet habe, auch da oder in anderen Bereichen, das ist vollkommen egal. Ich werde immer wieder versuchen, Menschen darauf zu stoßen, dass wir Menschen sind und dass wir auch menschlich handeln müssen. Ne? Und das darf nicht verloren gehen. Und ich habe Einrichtungen gesehen, Senioreneinrichtungen beispielsweise, wo ich mich mal vorgestellt habe. Und ich bin ja immer sehr offen. Und ich habe da, also da war ein Heimleitungsjob frei. Und ich bin ja in die Heimleitung eingearbeitet worden damals. Und während des Studiums auch schon, also habe so für Positionen, ja, Führungsposition. Und habe dann, ging dahin und stelle mich vor so und dann frage, ja, haben Sie noch Fragen? Da fragte ich, ja, ja, wie sieht denn das aus mit Medikamenten hier bei den alten Leuten? Kriegen die denn Beruhigungsmittel, damit sie nicht so laut sind hier oder dass sie nicht so unruhig sind oder so? Und manchmal, was ich so mitgehört habe, dass man die Suppe mischt manchmal irgendwas oder so, wie sieht denn das bei Ihnen hier aus? Ein ganz tolles Heim, fantastisch, riesengroß, sauber, ordentlich, alles, klasse, in Schuss alles. Ja, ich bekam keine Antwort. Und ich bekam die Stelle auch nicht. Ich glaube, das sagt alles. Ne? Also insofern kann man sich das vorstellen, wie das in den meisten Senioreneinrichtungen auch aussieht. Also, ist Ihnen denn bekannt, ob die erbkranken Menschen auch solche Vergiftungsstoffe bekommen? Erbkranken? Ja, Trisomie 21 oder andere Syndrome. Es gibt doch unzählige Syndrome, die zum Beispiel auch Fallsucht haben. Ach so. Die haben ja also zum Beispiel Epileptiker, ne? Oder so, ja? Ja. Die kriegen, die haben, da gibt es ja neue Medikamente inzwischen seit Jahrzehnten. Die sind sehr gut eingestellt teilweise, diese Leute. Aber das sind ja auch, die gehen natürlich auch in Richtung Beruhigung, ne? Aber ich habe mich da nicht so spezialisiert auf solche Erkrankungen, habe ich nicht, nein. Ich habe eben halt viel mit Alkoholikern oder mit Drogenabhängigen gearbeitet, ne? Und wenn die haben ja dann auch ihre Entzugserscheinungen und die kriegen ja dann ihre speziellen Medikamente dann dafür, dass das nicht so ganz heftig abgeht dann alles, ne? Die natürlich auch sehr umstritten sind, die auch auf den Kreislauf gehen können oder aufs Herz gehen können, ne? Na klar, ne? Aber das so mit Leuten, die jetzt, wenn man so forensische Forschung betreibt oder so, da habe ich mich nicht so damit beschäftigt. Ich weiß nur, dass, also heute beschäftige ich mich sehr eigentlich damit, wie das eigentlich, um nochmal einen Sprung zu machen auf unsere Problematik hier, uns als Opfer hier. Da beschäftige ich mich eigentlich damit, wie kann man solche Strahlen abwehren? Wie, man müsste sie abwehren können. Man müsste sie abwehren können, weil sie werden ja, man wird ja nahezu beschossen damit. Das sind ja Waffen, E-Waffen sind es und so weiter. Und die muss man ja eigentlich, wenn man damit beschossen wird, dann müsste man etwas auch Waffen entgegenhalten können, die da abwehren. Also wenn man das vom Militärischen her sieht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man so weit ist, dass man die auch schon erkannt hat. Aber wir haben sie eben halt nicht die Möglichkeit, daran zu kommen, weil das alles geheim gehalten wird natürlich. Ne? Also ich denke schon, dass wenn man hier irgendwo, es geht ja durch Wände und weiß ich wodurch, ne? Sowas. Es Und gibt das ist doch, unsichtbar. ja, es gibt doch Blei als Bleipappe zu kaufen. Bleipappe, Ja. Ja, das kann man, wenn es nicht zu so teuer ist, beim Schrottplatz gibt es das zum Teil aus der Industrie als Reststoffe. Und Ja. wenn man da einen Hersteller hat, kann man sich theoretisch natürlich die ganze Wohnung mit Blei und anderer Metallfolie abschirmen. Eventuell reicht vielleicht ja auch sogar schon Aluminiumfolie. Sowas gehabt. Ich, wenn man das, ich habe keine Lust, knisternd einzuschlafen, muss ich sagen. Und ich habe, was die anderen alles veranstalten, das ist deren Sache natürlich, die von einem Hotel zum anderen hecheln oder so, die das Geld auch dazu haben. Alles kann ich alles akzeptieren, aber ich würde es nicht machen. Ich sage mir, dann sterbe ich halt. Das ist halt so. Ja? Ich sterbe sowieso, aber ich würde mir sagen, die Leute nehme ich gar nicht so wichtig. Ich nehme sie gar nicht, sie sind so arme Kreaturen, sage ich mal, so arm. Sind alles die uns beschießen mit Sachen. Ob das jetzt Gase sind oder ob das jetzt E-Waffen oder was auch immer sind. Nee, wie heißen die elektromagnetischen Waffen eben halt. Die Leute, das sind Psychopathen in meinen Augen. Wer sowas macht, der hat nichts Menschliches mehr. Ja, der ist entweder so fremdgesteuert, dass er gar nicht weiß, was er da macht. Der ist also zu, bis zum geht nicht mehr, wie ein Drogenabhängiger. Oder er macht es, weil er ein Sadist ist. Diese zwei Möglichkeiten gibt es für mich. Und man sucht sich natürlich die Charaktere raus, ne? Die sowas machen. Das macht nicht jeder so etwas. Also ich könnte es nicht, ich bin sehr geradliniger Mensch, ich bin schon immer so gewesen, ich habe mich nie irgendwo verbogen und werde das auch nicht machen. Sie hatten eben von einem Zeitungsartikel gesprochen, wo auch das SEK gekommen ist. Steht in diesem Artikel denn ein Name von den Betroffenen drin? Abkürzung steht drin. Ja, der Vorname und dann der Nachname mit Abkürzung. Ja, ich recherchiere viel auch hier. Ich habe also ganze Ordner hier, wo ich dann auch so ganz wichtige Zeitungsartikel hier stehen habe, wo ich dann auch gucke, wie nach der Tendenz, nach der politischen Tendenz, wie sieht es aus mit den Waffen, ne? Denn die Merkel hat ja damals Verträge unterzeichnet, dass man Untersuchungen machen darf, also militärischer Art, mit den und die Waffen. Aber dass wir dann dran kommen und dass wir die Opfer sind damit, es ist eindeutig. Deutlich steht drin, habe ich im Internet jetzt nochmal gestern recherchiert, unter der Seite von, auf Englisch alles geschrieben, von Nick Begich. Da steht drin, dass das erlaubt ist, sogar Bürger aus dem Land, dass man da Versuche machen darf mit Waffen. steht drin. Das ist erlaubt mit Bürgern, aber mit Fremden nicht. Also man darf jetzt nicht in einem Krieg jetzt Afghanistan oder so da mit den Soldaten da solche Versuche machen. Und das hat man versucht. Die USA hat es versucht, aber sie haben selbst, ganz schnell sind sie zurückgepfiffen worden, nachdem sie das wohl entdeckt haben. Also das habe ich gelesen. Und ich gucke da immer, ich bin da sehr empfänglich für solche Sachen, also, und ich schreibe mir das alles auf, oder ich habe auch hier meine Ordner, und diesen Artikel kann ich Ihnen gerne abfotokopieren und zuschicken, wenn Sie möchten. Ja. Das kann ich, ne? Hoffe ich doch, ne? Bei irgendwelchen Symposien oder was auch immer, was es gibt, oder ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es bald mal wieder irgendwas kommt, irgendwie ein wie es in Ettlingen war, sowas, ne? Dass man da irgendwie sich angliedern kann. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel, was ich im Fernsehen gesehen hatte, diese EZRA heißt die, glaube ich. Das sind, das ist so ein, wo Opfer Großdemonstrationen machen. Und das ist so ein Dachverband für andere vielleicht sogar, wo man Großkundgebungen gegen Gewalt macht. EZRA heißen die. Und die gibt's in Thüringen. Sind hier, so, die haben so ziemlich stark geworden inzwischen. Und die stehen, wir stehen auf Großkundgebungen oder Großdemos, haben die gesagt. Und da könnte man sich vielleicht mal so einreihen, habe ich mir schon gedacht. Ne? Aber es ist eben halt schwierig. Es ist schwierig, weil jeder irgendwo woanders wohnt und so weiter. Ich kenne es ganz anders. Ich habe sehr viel politisch gearbeitet in meinem Leben schon, aber nie in einer Partei. Ich bin in keiner Partei, wo Ungerechtigkeit ist. Da bin ich da, so. Und ich habe auch an der Fachhochschule habe ich auch viel gearbeitet, habe auch viel in Gremien gearbeitet. Aber ich bin in keiner Partei. Ich bin also, aber man kann sagen, dass ich bestimmt nicht NPD bin. Ganz sicher nicht. Ja. Die rechten Parteien ausgeschlossen, sagen wir es mal so. Ne? Aber auch nicht radikal, ne? Ich würde niemals radikal sein. Das kenne ich nicht von mir. Ne? Die sogenannten Behörden dulden es nicht, dass jemand gegen sie Erfolg hat. Mhm. Und auch schon gar nicht Schmerzensgeld bekommt. Mhm. Mhm. Sind Verbrechergesellschaften. Ja, und ich frage mich, warum, ne? Warum? Das Geld, was sie da verwalten, zum Beispiel, gehört ihnen doch gar nicht persönlich den Leuten, sondern sie sind vom Job her dazu da, das auszugeben an Leute, jetzt die Arge zum Beispiel, ne? Wenn man sich das so überlegt, ne? Warum ist das so? Und sind wir so prädestiniert hier in Deutschland, dass wir immer wieder den Trend machen, wie es schon war, frage ich mich. Oder woran liegt es? Oder ist das im Ausland auch so? Ich habe es im Ausland eigentlich nicht so stark erlebt, muss ich sagen. Ich war viel im Ausland. Und da habe ich das eigentlich so einen Trend nicht so erlebt, muss ich sagen. Es sind auch Leute, die so kleine Könige, die sich da hochschwingen wollen. Ne? Das ist klar. Das liegt in uns Menschen, dass wir einfach da was ja, darstellen wollen, oft was wir gar nicht sind. Aber ich habe es im Ausland nicht so erlebt. Muss ich sagen, in Frankreich nicht, in Afrika nicht oder in, nee, habe ich nicht. England auch nicht, nee. Nee, es ist ein Phänomen hier in Deutschland offensichtlich, ne. So, ich will Sie nicht stören, Sie wollen weitermachen, noch Briefe machen und so weiter, ne. Wie verbleiben wir jetzt? Sie haben das jetzt geschrieben und ich würde es ja gerne erstmal sehen, bevor Sie es veröffentlichen. Hm. Ja, ich habe das also jetzt auch notiert, wenn ich nicht weiterkomme, rufe ich Sie an. Ne? Ja. Wenn ich da nicht reinkommen sollte oder so, dann rufe ich Sie auf. Haben Sie Lautsprecher am Computer? Lautsprecher? Also extra draußen keine, also externe nicht, nein. Aber ich kann ihn lauter machen natürlich, ich habe da kein Problem mit der Lautstärke, glaube ich. Ja, Sie haben also Lautsprecher im Computer? Ja. Ja, also, da kann man ja auch solche Sachen mal abspielen. Ja, genau, natürlich. Ja, ja. Ich habe ja gestern von dem Nick Bilgitsch auch diese interessanten Filme mir nochmal angeguckt. Die Reden von ihm, wo er so über seinen Vater spricht, weil der abgestürzt ist mit dem Flugzeug und so weiter. Und anscheinend muss das vom CIA noch sein, irgendwie. Der Vater lebt bestimmt noch. Der war nämlich nicht zu sehen, der Vater. Den haben sie nicht beerdigen können. Der ist abgestürzt und war plötzlich weg. Also das ist ein Phänomen und das meint der Nick Bigge auch, dass eben sein Vater verschwunden ist und dass da der CIA irgendwo dahinter steckt. Ne? Ja, das ist ein interessanter Mensch, finde ich sehr, sehr, der Zeit voraus, ne, und ich lese gerne die Bücher. Ich habe sie bestimmt schon viermal gelesen, die Bücher. Ich möchte sie auch verinnerlichen, richtig. Ich möchte, dass kein bisschen irgendwo, dass das untergeht, ne? Und im Grunde, ich habe das letzte Buch, das kennen Sie bestimmt auch, die gezielte Tötung, ne? Das, was jetzt auch im Internet empfohlen wurde. Das habe ich jetzt auch hier. Hauptprojekt habe ich hier, ja, und Strahlenbeschädigung. Und diese von dieser einen Frau, die Betroffene ist, dieses gelbe kleine Buch, ne? Das hab ich verschenkt. Ich verschenke auch viele Bücher hier, wenn an Leute, die interessiert sind, natürlich nur, ne? Ja, gut. Also dann, ne, verbleiben wir erstmal. Ja. Ich werde das mir mal, wann kann ich denn noch rechnen, dass das soweit fertig ist? Eine Woche. In der Woche etwa. Ja, das muss, hat keine Eile, ganz ja. Gar nicht. Ne? Ich bin übrigens auch irgendwo mit dem Harald, ne, wie heißt der, Witte, ne, Henning Witte, der hat mich auch interviewt. Irgendwo ist das ein englisches Interview geworden. Ich habe also, das war gar nicht richtig vorbereitet und da saß ich plötzlich und ich suchte nach Worten manchmal, obwohl ich Englisch eigentlich gar nicht so schlecht bin, aber ich habe, wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass er mit Englisch anfängt, aber ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken, ob das überhaupt noch drin ist. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja, tschüss, ne? Tschüss und schönen Tag noch, ne?